Dieser Palast soll ein Haus des Volkes werden, die Städte verantwortungsbewusster Beratungen der höchsten Volksvertretung unseres Arbeiter- und Bauernstaates, ein Ort wichtiger Kongresse und internationaler Begegnungen. Unsere sozialistische Kultur wird hier ebenso eine Heimstatt finden wie Frohsinn und Geselligkeit der werktätigen Menschen. Herzlich willkommen zu AstroGeo, dem Podcast und zur ersten Ausgabe nach der Nullnummer. Ich dachte mir, für den Anfang nehme ich mir gleich mal so ein richtig handfestes geologisches Thema vor. Also AstroGeo soll sich ja so ein bisschen zwischen den Welten bewegen, zwischen diesem und anderen Planeten. Wir sind jetzt mal noch völlig auf diesem Planeten und wollen uns mit einem Thema beschäftigen, es ist ein geologisches Thema, womit sich wahrscheinlich schon mal jeder beschäftigt hat und was auch jeder wahrscheinlich schon mal gehört hat, nämlich es soll um Asbest gehen. Ich habe mir auch einen kompetenten Gesprächspartner dazu geholt, der im Hintergrund schon schnauft. Das ist Gunnar Ries. Hallo Gunnar. Hallo. Hallo. Bevor wir zum Asbest kommen, vielleicht kurz zu deiner Person. Also ich kenne dich eigentlich nur aus deiner Funktion als Blogger und sonst bist du Geologe. Wie kamst du denn zu Geologie? Vielleicht fangen wir mal da an. Eigentlich von Haus aus Mineraloge. In Deutschland ist das ja so ein bisschen, Standesdünkel. Da werden ja so ein bisschen unterschieden zwischen den Geologen und den Mineralogen. Also die Geologen, die dann eher, im Gelände rumrennen, kartieren, sich Fossis angucken, und die Mineralogen, die sich wieder eher von den Bergleuten her definieren. Das ist vielleicht der einzige Unterschied. Ich sehe immer den Unterschied nicht wirklich. Ich bin immer der Meinung, das ist letztendlich alles so ziemlich dasselbe. Also im Prinzip kann man durchaus Geologe sagen, aber fachlich wäre dann Mineraloge vielleicht das Richtigere. Das liegt so ein bisschen daran, dass in der Geologie so das Themenspektrum so breit ist letzten Endes, oder? Dass es da so Abgrenzungen gibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen hier aus der Geschichte in Deutschland entstanden, weil sich die Mineralogen eben mehr so von den Bergleuten her, von den Erzbergwerken her definieren. Und die Geologen dann eher sozusagen die akademischen waren, die dann eher mit Erdgeschichte, mit den Fossilien und sowas beschäftigten. Wolltest du denn selber mal irgendwie wirklich in den Rohstoffbereich gehen? War das meine Motivation bei dir? Es wäre durchaus, ich hätte mir durchaus Spaß gemacht, ja. Also ich hatte mir das schon überlegt, wurde ja eine Zeit lang in Australien gesucht, ob man da mal hin sich bewirbt oder so. Also das durchaus hätte ich mir vorstellen können, ja. Mhm. Es war nicht meine erste Motivation. Letztendlich war meine Motivation, ich wollte irgendwas Geologisches machen und hatte dann die Wahl zwischen Geologie und Mineralogie. Und eigentlich erschien mir dann die Mineralogie etwas spannender, weil das eben so eher so das, ich habe früher mit Mineralien gesammelt, habe gesagt, das ist vielleicht dann das Nähere. Mich haben Fossilien dann nie so richtig, ich will nicht sagen nicht interessiert, aber die waren immer so an zweiter Stelle bei mir. Und deswegen bin ich zur Mineralogie gegangen. Das war eigentlich irgendwie so eine Bauchentscheidung. Irgendwie so, ich musste würfeln und habe gedacht, nimmst das eine. Ja, und wie bist du zum Bloggen gekommen? Vielleicht kommen wir da auch noch kurz zu. Ich finde das Thema nämlich auch ganz spannend, weil irgendwie die Geobloggosphäre, zumindest die deutschsprachige, ist ja eigentlich ziemlich traurig, oder? Wenn man sich das so anguckt. Ja, hat in letzter Zeit aber so ein bisschen ja zugenommen. Also jetzt nicht nur durch unsere beiden Blogs, das ist ja auch noch die Geschichte der Geologie von dem, ich glaube, David Bressan oder wie er heißt, die ist ja auch relativ gut. Also es hat schon, würde ich sagen, in letzter Zeit guten Zuwachs gegeben. Also durchaus so, dass man sagen kann, also die ist nicht mehr so ganz unter ferner liefen, wie es früher war. Okay, aber aber verglichen mit der amerikanischen natürlich, ja, sind wir klein und verschwindend. Aber ich würde schon sagen, du warst einer der Ersten, oder? Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich habe mal irgendwann, oh Gott, ich denke, ich war einfach immer irgend so ein bisschen, ja, habe einfach Lust gehabt zu texten und habe dann erst so eine normale Website noch bei, wie hießen die noch damals, GeoCities gehabt. Und und dann gab es dann irgendwann bei Yahoo dann dieses, auch so eine Blog-Funktion, und Blogs waren ja plötzlich in aller Munde, und dann hat man da angefangen und dann hat Yahoo das Ding irgendwie eingestampft. Und irgendwie bin ich dann über Lars Fischer dann bei den Psylogs gelandet. Also das war irgendwie da ist richtig sozusagen zum Geoblogger geworden. Also da hat sich das dann erst so richtig entwickelt. Hm, okay. Ich frage auch deshalb, ich habe heute mal irgendwie ein bisschen recherchiert, jetzt am Anfang von meinem Podcast, ob es eigentlich andere Geo-Podcasts gibt im deutschsprachigen Internet, und da habe ich auch gar nichts gefunden. Also, bist du wirklich der einzige Moment. Also da fehlt mir keiner zu ein. Ich meine, man sagen kann, also ja, den natürlich, aber nee, ich glaube, gibt es bisher noch nicht. Ja, das ist vielleicht auch noch so ein Feld, das muss sich wahrscheinlich noch entwickeln. Schauen wir mal. Ja gut, einer muss immer den Anfang machen. Ne? Genau. Warum nicht? Einer muss den Anfang machen. Wenn das einschlägt, werden sicherlich andere mitziehen. Und wie gesagt, ich sehe ja auch die anderen Blogs auch nicht echte Konkurrenz. Natürlich, klar, man konkurriert ein bisschen vielleicht um Themen, aber letztlich gibt es ja so viele Synergieeffekte, dass das bisschen Konkurrenz aber gleich sowieso hinten runterfällt. Genau, gerade im Wissenschaftsbereich. Spielt sich ja so, ja, man spielt sich auch die Bälle zu, und selbst wenn der eine, ich sag mal, ein Thema vor einem gegriffen hat, was man auch gerade habe, man kann ja einen anderen Aspekt nehmen. Oder man kann eine konträre Position versuchen einzunehmen und dann versuchen, eine Diskussion in Gange zu kriegen. So wie wir das mit den Endlagern hatten. Da ist ja leider kein anderer irgendwann drauf eingestiegen. Das fand ich so ein bisschen traurig. Genau, ja, da gibt es wirklich sehr viele spannende Themen. Was ich gerade noch fragen wollte, dein Blog heißt Mente e Maleo. Ist das dein Motto? Für was steht das? Was heißt das? Ja, das war so ein bisschen, mein alter Blog heißt ja eigentlich Amphibol. Und unter dem hatte ich eigentlich angefangen zu bloggen, weil das ist so mein alter, auch noch von GeoCities her geleiteter Internet-Nickname. Und ich hatte aber nicht so ganz vor, den alten Blog einzustampfen für den neuen. Und gesagt, da muss der neue irgendeinen Namen haben. Und eigentlich so dieses Mente et Maleo, also mit Verstand und Hammer, ist ja so ein bisschen so ein geologisches Motto. Und ich gesagt, das passt eigentlich ganz gut, wenn man so mit Verstand und Hammer, also ab und zu auch mal ruhig mit roher Gewalt auf irgendwas rumdreschen. Es muss nicht immer alles fein geschliffen sein. Man kann ja auch mal wirklich den Hammer rausholen und irgendwie so eine Klamotte zerlegen. Und ich denke, das trifft das auch ganz gut. Also so ein bisschen Sachen eben auch mal ein bisschen, ja, wie Geologen eben so, aber ein bisschen brachialer auf den Grund gehen. Okay, ich versuche jetzt mal eine ganz sanfte Überleitung, denn bei unserem heutigen Thema ist nur ausnahmsweise ein geologisches Thema, wo man vielleicht nicht unbedingt so mit dem Hammer draufschlagen sollte, wenn man das so in die Hand kriegt. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt tun, nee, das ist wahr. Was ist denn Asbest? Asbest ist eigentlich, wird immer so genannt, aber es ist letztendlich ja kein eigentliches Mineral. Asbest ist, ich hätte jetzt beinahe gesagt, eher so eine Handelsbezeichnung für eine Gruppe von Mineralen, und zwar auch durchaus unterschiedlichen. Es gibt ja einmal den weit verbreiteten Chrysotyl. Ich weiß nicht, ob schon einer mal gehört hat. Das ist ja, kommt ja von den Serpentinen her. Serpentinen, sagt ja auch schon, schlangenartig. Also das ist so ein Serpentinmineral, und es gibt die noch andere Asbeste, die von den Amphibolen herkommen, also Amphibolasbeste. Das sind dann so die gebräuchlichsten sind Krokidolit bzw. Amosit, wobei ich glaube, der Krokidolit eher, also ich glaube, das ist kein richtiger Mineralname, also kein zugelassener Mineralname, um es mal so auszudrücken. Das wäre, glaube ich, eher so in die Riebeckit-Ecke einzuordnen. Also das sind dann eher so die Amphibol-Asbeste. Also man sieht, es sind sehr unterschiedliche Minerale, die da zusammengefasst werden, die letztendlich eigentlich nur eins gemeinsam haben. Sie sind faserförmig, sehr dünn, sehr lang eben, und daher eben technisch interessant, weil sie dann eben eine hohe Zugfestigkeit haben. Sie sind hitzebeständig. Sie lassen sich technisch eben gut bearbeiten. Halt beim Chrysotyl sogar tatsächlich weben. Also man kann daraus Kleidung machen. Und sowas alles. Ne? Das ist also irgendwie so eine technische Bezeichnung. Asbest. Vielleicht können wir noch mal kurz ein bisschen bei der Mineralogie bleiben. Also du hast gerade ganz viele Mineralnamen gesagt. Vielleicht müssen wir da noch so ein bisschen einsteigen bei den Mineralen. Das sind jetzt alles Silikate, ne? Also das sind alles irgendwie... Das ist alles Silikate, ja, genau. Also Verbindungen, die irgendwie auf SiO2, also Siliziumoxid, beruhen. Und dann sind noch so ein paar andere Elemente drin, Metalle und so weiter. Und die haben sich irgendwann gebildet. Also ich würde sagen, zwischen, du hattest gesagt, also die Oberbegriffe Serpentine und Amphibole, das sind schon mal recht unterschiedliche Bildungsbedingungen, oder? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen... Ja, das sind durchaus unterschiedliche Bildungsbedingungen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt den Chrysotyl nehmen, also als Serpentin ist eher ein Schichtsilikat, kommt eher in ja, wie soll ich sagen, Verwitterung beziehungsweise ja, hydrothermale Umwandlung von basischen Mineralen kommt er eher vor. Also basische Minerale ist irgendwas, was ja, zum Beispiel aus dem Erdmantel hochgekommen ist oder so. Genau, also irgendwas sehr dunkle, also Basalte zum Beispiel fallen auch dort runter und sowas alles. Während die Amphibole dann eher im metamorphen Bereich zu finden sind. Okay, also das sind sozusagen Gesteine, die durch Temperatur und Druck sich chemisch nochmal verändert haben, nachdem sie eigentlich schon entstanden waren, sozusagen. Genau, also Minerale, die sich letztendlich hohen Drucken beziehungsweise Temperaturen angepasst haben. Und in diesen beiden Gesteinstypen gibt es jetzt so diese länglichen Fasern. Ja, die kommen, weiß man warum? Kommen eigentlich relativ häufig vor. Also das sind einfach, ich sage mal, mineralogische Gesetzmäßigkeiten, wie so ein Mineral halt wachsen will, wenn es am anschaulichsten. So ein Kristall hat ja bestimmte Wachstumsrichtungen, die einfach aus seiner inneren Struktur herzuleiten sind. Und die können halt kugelig sein, die können eben auch stängelig sein und faserförmig. Also je nachdem, wie die gerade aufgebaut sind. Zum Beispiel die Amphibole als Kettensilikate, das sagt ja der Name schon Kette, die reihen sich halt gerne schön lang auf. Beim Serpentin als Schichtsilikat ist das vielleicht nicht gleich so einleuchtend, warum der nun so faserförmig ist. Aber beim Chrysotyl kommt hinzu, das ist zwar ein Schichtsilikat, also man hat verschiedene Schichten, aber die rollen sich ein. Das ist also im Prinzip, wenn man so ein Blatt Papier nehmen würde und das ganz fein aufrollen würde, so, dann käme man so ungefähr auf so ein Bild, wie so ein Chrysotyl aufgebaut ist. Okay. Ja, und wollen wir noch irgendwas zur Mineralogie sagen? Ja, was vielleicht relativ, ja, was heißt interessant ist, aber für die Diagnostik ist natürlich immer ganz interessant. Einmal eben der Chrysotyl ist halt Magnesium und Silizium relativ gleichmäßig, also hat zugleich relativ gleichen Teilen, um es mal so auszudrücken, Silizium, Magnesium, man kann das immer sehr schön sehen, wenn man mit einer energiedispersiven Analytik mit draufhält, dann laufen die beiden Peaks fast parallel hoch. Magnesium ist ein Tick höher, wenn es ideal ist, aber im Prinzip laufen die ziemlich parallel hoch und es ist kaum Aluminium drin. Während jetzt Amosit oder eben der richtige Mineralname wäre Grunerit, das ist dann eher ein eisenbetonter Amphibolasbest oder eben Krokodolit, beziehungsweise eben der Mineralname wäre Riebeckit. Das ist dann eher natriumbetonter Asbest, Amphibolasbest. Es gibt auch noch weitere Tremolit und Actinolit, die können auch, die haben aber keine oder nur eine sehr geringe technische Bedeutung, muss man sozusagen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also die sind nicht alle gleich oft verwendet. Also nein, wie ist also da so technisch, das Verhältnis? Technisch findet man, ich würde sagen, am häufigsten eigentlich den Chrysotyl, weil das ist so dieser Feld-, Wald- und Wiesenasbest, den man in jeder Eternitplatte, die Asbest enthält, findet. Dann kommen eben auch Krokodolit, das kennt man auch unter Blauasbest, beziehungsweise, also Chrysotyl wird auch Weißasbest genannt, weil es sind weiße Fasern. Krokodolit, wir sind bläuliche Fasern, wird auch Blauasbest genannt. Und der Amosit ist bräunlich, wird dann Braunasbest genannt. Also kann man so ein bisschen auch optisch dann, wenn man sie gut hat, auch daran erkennen. Und die beiden, die sind kommen auch häufig vor, aber nicht, ich würde sagen, nicht ganz so häufig wie der Chrysotil. Sie sind aber von der Gefährlichkeit, wenn ich mich richtig erinnere, deutlich höher einzuschätzen als der Chrysotil, weil das sieht, die sehen auch schon richtig eklig aus. Das sind also richtig, wenn man sie sieht, sie sehen aus wie winzige kleine Spieße. Während der Chrysotil im Prinzip aussieht wie so ein Haarbüschel, was irgendwo rumhängt. Sieht schon viel weicher aus, viel freundlicher. Ist das wirklich die Härte, die den Unterschied dann macht? Ja, ob das die Härte ist, das muss ich jetzt so ein bisschen schwimmen, da muss ich jetzt passen. Okay. Aber ich kann jetzt nur sagen, was man so hört. Also da hört man, dass die Amphibolasbeste als die gefährlicheren gelten. Jetzt hast du gerade schon einen Namen gesagt, der eigentlich auch wie so einer von diesen ganz vielen Mineraliennamen klingt, die du ja gerade erwähnt hast, dieses Eternit. Das ist aber in dem Fall gar keiner, oder? Nein, Eternit ist ein Handelsname für Faserzement, also der eigentliche Begriff wäre Faserzement, also Zementplatten, in denen Fasern eingelagert sind, die, um die Zugfestigkeit herzustellen. Dadurch kann man sie sehr schön dünn machen, kann man Dachschindel draus machen, Kunstschiefer, alles sowas Schönes. Und man hat dafür eben früher gerne den Chrysotil verwendet. Man verwendet heute, es gibt ja immer noch Eternit zu kaufen, auch nach dem Verbot von Asbest, aber da sind dann organische Fasern drin, also meistens irgendwelche Zellulosefasern oder Kohlefasern oder solche Sachen. Man kann im Prinzip natürlich jede andere Faser nehmen, außer Asbest. Also Eternit ist nur ein Name für eine... Eternit ist ein Handelsname für eine, wenn ich mich nicht richtig erinnere, sogar für eine bestimmte Firma. Andere wären, was jetzt auch gerade sehr in der Diskussion war, Fulgurit ist ein ähnlicher Name für solche Produkte. Also die haben da alle solche hochklingenden Namen, die dann irgendwie ganz toll und technisch und vertrauenserweckend klingen. Jetzt hast du gerade schon ein paar irgendwas mit Zement und Dachschindeln. Was gibt es noch so für Anwendungsformen jetzt gerade für den Chrysotil? Im Prinzip, also gerade so diese Faserzemente, die sind also universell einsetzbar, weil die, sonst ist ja Zement immer relativ spröde. Und so, also, wenn man eben zum Beispiel beim Brücken- oder Hausbau ja gerne Stahlzement, ne, Stahlbeton nimmt, so hat man eben dann für im kleineren Bereich dann eben diese Faserzemente genommen. Da kann man richtig schön diese Schindeln draus formen, ganz dünne Zementschindeln oder Rohre oder alles Mögliche letztendlich. Becken, Fensterbänke, die sind dann sehr, also durchaus belastbarer als reiner Zement wäre. Ja, dann natürlich klar in den ganzen Brandschutzgeschichten. Also was früher, ich weiß nicht, wer früher bei der Bundeswehr war, kann sich vielleicht noch dumpf dran erinnern, das Maschinengewehr musste man ja nach einem etlichen Schuss immer das Rohr auswechseln. Da gab es einen wunderbaren aus Chrysotil gewebten Handschuh für. Ja, solche Sachen halt. Also welchen Vorteil Brandschutzwände. Hat Chrysotil jetzt in Textilien? Chrysotil ist ist halt unbrennbar. Und dadurch, dass es so ein bisschen eben Faser ist, ist ja, leitet Hitze nicht gut. Es ist unbrennbar und dadurch kann man natürlich eben so ein heißes Rohr ganz gut damit anfassen. Also kann damit, also so Hitzeschutzdämmung oder Hitzeschutz, man findet das vielfach eben in Kaminen, in überall, wo Hitze oder sowas war. Oder eben auch hohe mechanische Belastungen, in Bremsen, in Dichtungsscheiben, es gibt eigentlich nichts, wo es keinen Asbest drin gibt. Also sozusagen kein Werkstoff, wo es nicht irgendwie Sinn machen würde. Also eigentlich ein ganz schön tolles Material, ne? Also von den Materialeigenschaften absolut, das unterschreibe ich. Es ist ein sehr tolles Material. Es hat bloß eben so einen ganz gewissen kleinen Nachteil. Es kann Menschen sehr, sehr krank machen. Seit wann und weiß das man? Das ist halt. Das ist, dass es krank macht? Ist ein heißes Eisen. Also wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, dann ist die Asbestose schon seit 1900 bekannt. Also dass Asbest eben auf die Lunge schlägt und dass die Asbestarbeiter alle fürchterlich lungenkrank waren, ist also spätestens seit 100 Jahren bekannt. Wenn nicht sogar seit 110 Jahren bekannt. Ich meine, 1900 ist das zum ersten Mal beschrieben worden. Ich kann mich jetzt irren. Also nicht, dass mich jetzt irgendeiner darauf festnagelt. Und ich meine, in den 30er Jahren wurde das zumindest als Berufskrankheit anerkannt. Und Lungenkrebs auf Asbest, ich muss jetzt auch so ein bisschen, ich meine, das ist 1943 zum ersten Mal beschrieben. Also es hat doch ein bisschen gedauert, so bis dann die Asbestlobby sich dem gefügt hat. Das wollte ich gerade sagen, also bis Asbest dann wirklich zumindest in Deutschland verboten wurde, sind dann noch ein paar Jahrzehntchen vergangen. Ne? Das war ja, wie ich meine, das absolute Verbot irgendwie ist Anfang der 90er, 92 oder sowas. Müsste ich jetzt auch exaktes nachschlagen, aber wer es wirklich interessiert, ich denke mal, da weiß Wikipedia mehr jetzt als ich und genauer. Würdest du sagen, aber das hängt vor allem mit der Lobby zusammen? Ich bin mal ganz frech, ich sag ja. Weil es waren sicherlich auch noch andere Gründe. Klar, also die vielseitige Einsetzbarkeit war natürlich sicherlich ein Grund. Es war relativ kostengünstig, ich will jetzt nicht sagen billig zu kriegen, aber kostengünstig zu kriegen. Es hat natürlich, es hat natürlich dadurch einfach tolle, wirklich Werkstoffeigenschaften gehabt. Und wie das dann so ist, man möchte sich sowas natürlich als auch ungern nehmen lassen. Und das dann ist natürlich auch immer die Frage, was nimmt man denn sonst? So gerade auch im Feuersicherungsbereich, was will man denn jetzt trotzdem nehmen? Ne? Ich meine, da ist ja dann irgendwann, kommt man ja immer auf dasselbe. Es ist ja auch nicht, dass Asbest giftig wäre. Es ist ja auch nicht, dass Asbest jetzt irgendwie sagt, oh Mensch, ja, darfst du es nicht essen oder so. Natürlich, man kann es essen. Ich kann Asbest runterschlucken. Okay, vielleicht wird es mechanisch irgendwas in mir drinne beschädigen. Aber giftig ist es nicht. Es ist ja auch in der Lunge nicht giftig. Es ist ja nur in die Lungen ein. Und letztendlich ist es die Körperreaktion, um dieses Zeug loszuwerden, die ganze Geschichte dann ins Rollen bringt. Weil der Körper kann es nicht resorbieren, kann es nicht abbauen. Das heißt, irgendwie diese kleinen, wenn man sie wirklich sieht, das sind kleine Spieße. Man kann sich das wunderbar vorstellen, wie die so in so einem Lungenbläschen eben rum. Mediziner werden jetzt höchstwahrscheinlich sich die Haare ausraufen über meine naiven Vorstellung. Wir sind ein Geologen-Podcast. Genau, also es ist aber letztendlich so, sie dringen halt in diese Lungen, können halt in die Lungenbläschen eindringen aufgrund ihrer Größe oder eben ihrer geringen Größe. Da gibt es sogar WHO-Kriterien, irgendwie, die dürfen dann nicht kürzer als 5 Mikrometer sein, die sogenannten WHO-Fasern müssen mehr länger als 5 Mikrometer sein, müssen dünner als 3 Mikrometer sein und Länge-Breite-Verhältnis von 3:1 haben. Das erfüllt Asbest spielend. Und das kann halt in die Lungen ein Gläschen eindringen und kann nicht resorbiert werden, das heißt, die bleiben da drinnen stecken. Und irgendwie, das reizt natürlich den Körper irgendwie dazu, Maßnahmen zu ergreifen. Und was tut so ein Körper dann? Er sendet seine Polizeitruppe los und die verursachen dann eine nette kleine Entzündung. Und diese nette kleine Entzündung kann dann irgendwann sich zu wesentlich größeren und unangenehmeren Geschichten auswachsen. Bis hin zum Lungenkrebs. Wie lange dauert das, bis es da irgendwelche Reaktionen gibt? Und also wenn man so die Literatur verfolgt, dann sind das ohne Probleme 20 bis 30 Jahre, die das so vor sich hin rumoren kann. Okay, aber das ist sozusagen auch nochmal ein Aspekt dafür, dass vielleicht, oder ein Grund dafür, warum das so ein bisschen gebraucht hat, auch bis ich warum das lange gebraucht, klar. Es war natürlich auch leicht, um es mal jetzt ganz dumm dreist zu sagen, auch leicht für die Lobby zu sagen, ja, belegt doch erstmal den genauen Zusammenhang, wenn da so ein riesen Zeitraum dazwischen ist. Weil der Mensch, der jetzt krank geworden ist, der vielleicht vor 30 Jahren oder 20 Jahren oder auch vor 10 Jahren mit Asbest gearbeitet hat, der hat inzwischen ja noch ganz andere Dinge gemacht. Das heißt, jetzt muss man wirklich ausschließen, dass diese anderen Dinge dafür verantwortlich sind. Und das macht die Sache natürlich so ein bisschen kompliziert. Das ist ja ähnlich, ich meine, man kriegt das ja auch mit beim Zigarettenrauchen oder beim Klimawandel. Es gibt Lobbygruppen, die dann massiv bis hin zu, ich will nicht sagen Verdrehung der Tatsachen, ist vielleicht ein bisschen weit und dreist gesagt, aber wenn man das so verfolgt, also gerade so beim Klimawandel, ja doch, da wird es ja so gemacht und bei dem Rauchen ja auch. Wie ist das denn heute? Also dieses Wissen ist da, wird Asbest denn weiter produziert? In Deutschland wohl nicht und in vielen Industrienationen auch nicht, aber weltweit natürlich, klar. Also die schönen billigen Thermoskannen aus China haben teilweise noch Abstandshalter aus Asbest. Industrienationen wie Kanada, die zu den ganz großen Asbestproduzenten der Welt gehören, haben, wenn ich mich nicht völlig täusche, in den letzten Jahren massiv und vehement Lobbyarbeit betrieben, dass kein weltweites Asbestverbot in Kraft tritt. Also es geht bis heute. Darf man denn in Kanada das, Asbest verbauen? Nein, soweit ich weiß, in Kanada nicht. Mhm. Aber die lassen halt gerne irgendwelche anderen Leute ihre Gesundheit ruinieren. Ist ja nicht deren. Ich weiß auch nicht, wie das da mit dem Abbaugeschichten ist, ob die sich da die Gesundheit bei ruinieren. Ich möchte das ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Hm. Ja, ich habe, also das war auch einer der Gründe, dieses Thema jetzt spannend zu finden. Ich habe letzten August ein Feature im Hintergrund im Deutschlandfunk gehört zu dem Thema. Da ging es gerade um Kanada und auch die Einfuhrländer, also Indien und China sind es vor allen Dingen auch, die es dann einführen und da gerade die arme Bevölkerung, weil sozusagen das einfach nach wie vor das Günstigste sagen, ist. Die, ja. Gerade, ich weiß nicht, wie das in Indien aussieht, aber die Arbeits-, wird es sicherlich nicht besser aussehen als in China, und die Arbeitsschutz- und Umweltschutzgesetze in China sind ja, ich will nicht sagen legendär, aber bekannt als nicht übermäßig effektiv. Ich meine, nicht? Also da mache ich mir eigentlich ganz große Sorgen um die Leute, die mit dem Zeugs umgehen müssen. Also die werden sicherlich nicht nach westlichen Arbeitsschutzstandards arbeiten. Hm. Und da wird auf diese Länder wird eine Lawine zurollen. Das muss denen einfach klar sein. Ja, jetzt sind wir ja glücklicherweise so, man kann sich jetzt ein bisschen zurücklehnen, aber vielleicht auch nicht, in Deutschland. Und hier ist es seit, ich glaube, 93 war das, ne? Seit 93 verboten. Ja, ich glaube 92, 93 war das absolute Verwendungsverbot, ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang so richtig eingeführt habe. Also du verdienst ja sozusagen dein Geld mit Asbest, aber nicht mit dem Verkauf, sondern sozusagen mit der rückwärtigen Seite des Rohstoffkreislaufs, nämlich mit der... Ja, wir sind jetzt zwar nicht direkt mit der, also Asbest ist ja, wie gesagt, überall und gerne verbaut worden, so in den ganzen Jahren bis hin, also... Ja, im Prinzip bis kurz vor Ende. Und das fällt uns natürlich jetzt immer alles so hübsch auf die Füße. Und da gibt es jetzt eine ganze Menge Leute, die, gibt das richtig, Asbest-Sachkundige nach TRGS 519, also das ist die technische Richtlinie 519, Asbest-Sanierung und Bewertung und Rückbau und all solche Scherze. Die müssen ja nun irgendwie rauskriegen, ob in diesen ganzen Werkstoffen, wenn sie da irgendwas sanieren, ob da Asbest drin ist. Und dann schicken sie das im Prinzip zu kleinen Laboren, so wie ich arbeite. Und wir testen dann die Proben auf Asbest. Das heißt also, zumindest bei uns läuft das eben so ab, wir kriegen die Proben zugeschickt, wir präparieren die auf, stecken die in ein Raster-Elektronenmikroskop mit angeschlossener energiedispersiver Analytik und dann mit der entsprechenden Vergrößerung und mit der Analytik zusammen hat man eigentlich, ich will nicht sagen eine hundertprozentige, aber doch eine fast hundertprozentige Chance, sobald es eben über 1% Asbest enthält, da auch das nachzuweisen. Ja, das ist dann möglich. Was kriegt ihr denn da so geschickt? Oh Gott, wir kriegen im Prinzip alles. Das geht also das fängt wirklich vom Staubsaugerbeutel an, wo einer der Meinung war, er hätte Asbest aufgesaugt, bis hin zu diesen handelsüblichen Asbestprodukten, die halt so noch überall verbaut wurden. Das sind also die Asbestzemente, die hatten wir ja schon, oder diese ganz besonders hübschen Sachen. Also es nennt sich Kaschenvinyl. Das ist so eine dünne PVC-Schicht, darunter befindet sich dann so eine Asbestpappe, und auf dieser Asbestpappe ist praktisch diese dünne PVC-Schicht einfach draufgepappt, draufgeklebt, und das sieht dann so ein bisschen aus, das Äquivalent zu diesen Prilblümchen, die dann immer früher so in den 70er Jahren an den Kacheln hängen, also ein fürchterlich hässliches Fußbodenmuster, aber eben brandgefährlicher Zeug. Das sind Kleber, so meistens schwarze, bituminöse Kleber unter irgendwelchen PVC-Platten, Floorflex-Platten. Das sind auch PVC-Platten, Floorflex-Platten, Linoleum-Platten selber, weil auch in denen kann das drinne sein. Das sind Gipsplatten, das sind Brandschutzplatten, das sind Dichtungen, das sind Magnesit-Estriche, das sind Estriche, das sind Putze, das sind... Oh Gott, das sind der Sachen einfach unglaublich viele. Und ist das, also das klingt jetzt irgendwie schon so ein bisschen alarmierend, was du da alles aufzählst. Ist es denn heute noch ein großes Problem? Also ist das noch in vielen Gebäuden drin? Ja, absolut. Also es ist in sehr vielen Gebäuden drin. Also ich würde mal sagen, wer ein Gebäude hat, was deutlich in den, ja, sagen wir mal, Anfang der, ab, bis Anfang der 80er Jahre gebaut wurde, der wird das Problem kennen. Also irgendwo kann das Zeug immer mal auftauchen. Mhm. Wann taucht es auf? Also ist es nur relevant, wenn ich jetzt was umbaue oder? Also meistens ist es nur relevant, wenn man was umbaut, ja. Also das ist jetzt, also bei den Asbestzementen ist zum Beispiel, also nehmen wir jetzt mal, sagen wir mal ganz handelsüblich, eben Synonym ist zwar eigentlich nur von einer Firma der Handelsname, sagen wir mal Eternit, man hat so ein Eternitdach, so ein Asbestzement oder Faserzementdach, sagen wir es mal vorsichtig, dann braucht man sich eigentlich keine großen Sorgen machen. Das gilt in dem, also Asbest in dem Zement gilt als festgebunden, das wird jetzt nicht plötzlich, also man wird jetzt nicht nach 30 Jahren einfach tot umfallen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eben sich überlegt, Mensch, mein Haus ist hübsch ausgerichtet nach Süden, ich möchte da jetzt so eine herrliche Photovoltaikanlage drauf haben, ja gut, dann hat man natürlich ein Problem. Dafür müsste da gebohrt werden, dazu müsste da gearbeitet werden. Und jedes Mal, wenn man bohrt oder man an den Dingern arbeitet, dann wird natürlich freigesetzt. Das muss man wissen. Und wir kriegen deswegen jetzt unglaublich viele gerade von diesen Dächern zugeschickt, von irgendwelchen Photovoltaik-Leuten, die erstmal wissen wollen, was haben wir da eigentlich? Und können wir da überhaupt irgendwas draufbauen? Weil das ist natürlich verdammt schwierig, wenn da Asbest drin ist. Und was macht oder, man dann? Also da muss man quasi dann einen Sachverständigen haben, der arbeitsschutzmäßig das auf die Reihe kriegt sozusagen. Ich weiß nicht, ob es dazu Möglichkeiten gibt, das sicherlich dann auch zu bearbeiten, aber meistens ist es so, dass dann empfohlen wird, dieses Dach eben halt komplett zu sanieren, also sprich, das alte Zeug runter und neues drauf. Und dann können die Platten da drauf, die Photovoltaik da drauf und das ist, glaube ich, dann der einfachste Weg. Hm, okay. Also es gibt sicherlich auch irgendwelche anderen Wege, aber da muss ich jetzt passen. Also was ich gehört habe, ist, dass es wenn nicht sogar verboten, aber doch unmöglich ist, da das so drauf zu bauen. Hm. Einfach weil das wohl vom Preis her auch nicht mehr zu bezahlen wäre. Hm. Also du hast es vorhin schon mal angerissen. Also ihr kriegt die Proben irgendwie zugeschickt von irgendwelchen Asbestgutachtern und legt es dann unter ein Rasterkraftmikroskop und was macht das? Rasterelektronenmikroskop, kein Rasterkraftmikroskop. Okay. Die Dinger sind noch wieder ein bisschen was anderes. Mhm. Und was guckt ihr euch da an? Also da seht ihr einfach direkt die Fasern? Oder? Wir sehen dann direkt die Fasern. Also man kann dann tatsächlich, wenn man jetzt als Beispiel natürlich ganz herrlich eben diese Asbestzemente nimmt, da sieht man also ganz deutlich, wenn man jetzt zwei Stück hat, zwei Proben, eine ist mit organischen Fasern, mit Zellulosefasern, eine ist mit Chrysotyl, der Unterschied sieht man wie Tag und Nacht, den muss man nur einmal gesehen haben, dann sieht man ihn immer wieder. Also das ist wirklich ganz klar. Diese Asbestfasern sind meistens lockig. Sie haben ein ganz charakteristisches Elementspektrum. Also spätestens dann ist sowieso der Unterschied zu sehen. Wenn die Zellulosefasern können manchmal auch so ein bisschen lockig zerrissen werden, aber wenn man da mit dem Elektronenstrahl drauf hält, dann passiert erstmal gar nichts, außer dass man eigentlich nur ein Kohlenstoffspektrum hat und dann irgendwann fangen die an, sich zu kräuseln. Und spätestens dann weiß man, was man da vor sich hat. Hm. Das ist wirklich so. Es gibt, das ist jetzt etwas, finde ich immer so ein bisschen unangenehm, es gibt gerade so in dieser Übergangszeit, ich weiß nicht, ob das Absicht war, Unabsicht war, ob die Maschinen nicht gereinigt wurden oder ob irgendwelche Leute einfach gesagt haben, ach komm, wir haben da noch einen Sack von dem Chrysotyl, schmeiß rein. Man hat wirklich manchmal Platten, die kriegt man als Asbest frei, nach dem Motto, sollen wir nur bestätigen, und dann sieht man so einen ganz kleinen Peak, Magnesium-Peak in seiner Analytik. Das ist ja merkwürdig, wo kommt der denn her? Aber ist ungewöhnlich im Zement. Zement hat eigentlich so, ja, generelles Spektrum, Calcium, Aluminium, Silizium, kann auch Magnesium drin sein, aber man ist schon mal vorgewarnt. Guckt man mal ein bisschen genauer hin. Manchmal hat man Glück, manchmal findet man dann Magnesiumcarbonate, die dann dafür verantwortlich sind für das Magnesium. Und es ist wirklich sehr häufig so, wenn man diesen kleinen Peak gesehen hat, dann mal so unter die Zellulosefasern guckt, dann findet man ab und an tatsächlich, da guckt einen dann doch so ein kleines Chrysotylfaserchen an. In der gleichen Probe. Mhm. Da hat dann höchstwahrscheinlich, ob die Geräte, also ich sag mal, ob die Maschinen damals dann nicht richtig gereinigt waren oder ob irgendein Meister einfach gemeint hat, komm, haben wir noch, schmeiß rein den Scheiß, ist weg. Ist kann ja man auch, doch eh kein. Ist ja auch billiger, ne, als die zellulose Fasern. Mhm. Genau, das war dann. Naja, auch das ist so ein Ding. Ich hatte neulich eine Probe. Das war, wollten die erst nicht glauben, die Kunden, dass da nur Zellulosefasern drin sind. Und wir haben das aber nachher so ein bisschen ausklamüstert nach dem Krieg. Heute, also eine Zeit lang war Asbest ja sehr billig. Aber nach dem Krieg war gerade für Deutschland Asbest sehr teuer. Weil wir hatten den Krieg ja verloren. Und die Asbest exportierenden Länder haben natürlich gesagt, also komm, also die Verträge, die damals vor dem Krieg mit dem Reich waren, existierten nicht mehr. Inzwischen haben sie sich an andere Kunden gewendet. So, jetzt hatte die entstehende Bundesrepublik, aber auch eben die DDR so ein bisschen das Nachsehen. Das heißt, man kam eigentlich nicht an qualitativ gute Asbest daran. Und dann hat man einfach aus purer Not teilweise Zellulosefasern genommen, weil man nichts Besseres hatte. Mhm. Das heißt, man kann tatsächlich, das wollen die nicht glauben, das ist ein Nachkriegsbau, so direkt in der Nachkriegszeit gebaut. Da hat man doch nicht sowas Gutes wie Zellulosefasern genommen. Und das war aber nicht zu finden dran. Und wir haben das dann so ein bisschen aufgedröselt. Also ich denke, das war wirklich so, das war in der Nachkriegs-, in der schlechten Zeit, das war so ein bisschen eben, ja, gab nämlich, ich habe dann kurz darauf irgendwie die Geschichte, kam im Rahmen dieser Fulgurit-Sanierung in Hannover, Bericht über dieses Fulguritwerk. Das war ja auch so ein Asbestzementwerk, wo der Chef damals eben nach dem Krieg händeringend Asbest gesucht hat, nichts kriegen konnte, weil die alle Lieferanten gesagt haben, wir haben unsere Verträge inzwischen nach Amerika, nach England, nach Frankreich, also an die Siegermächte umgelenkt. Ihr könnt von uns nichts mehr kriegen, wir haben keine Kapazitäten frei. Das heißt, entweder kriegte er sehr minderwertiges Asbest oder er musste sich nach neuen Quellen umsehen. Der ist dann tatsächlich in die Türkei gereist, hat sich da einen Geologen geschnappt, der die Ecke dort kannte, einen türkischen Geologen, ist mit dem in die Provinz gefahren, hat gesagt, so sag mir, wo die und die Bedingungen sind und wir gucken da mal nach und hat dann eigene Asbestquellen aufgetan in der Türkei und hat da dann entsprechende Lieferverträge abgeschlossen, um wieder an qualitativ gutes Asbest ranzukommen. Hm. Das ist, ich finde es einen interessanten Aspekt, dass sozusagen, also jetzt mit diesen Baumwollfasern, die damals einfach ein billiger Zusatz waren und heute ist es gerade andersrum. Also auch wie sich so Wertvorstellungen mit der Zeit ändern. Das ist irgendwie, ich glaube, den meisten Leuten auch nicht so klar, dass sowas durchaus möglich ist. Ja, das ist klar. Man hatte das damals natürlich so, diese Asbestzemente waren natürlich eine tolle Sache. Da konnte man ja herrliche Sachen mitmachen. Und das wollte man natürlich sich auch nicht entgehen lassen. Und wenn man auf dem Markt bestehen wollte, zumindest vielleicht auch gegen Firmen, die vielleicht Zugang zu guten Asbest hatten, musste man natürlich irgendwie nachziehen. Dann war das natürlich damals eben auch noch ein Qualitätsmerkmal vielleicht. Also hier echter Asbestzement, nicht sowas Billiges mit Zellulosefaser drin. Heute ist das wieder umgekehrt. Ne? Heute ist das dann irgendwann Ende der Asbestverwendung. Da haben die Leute Heidengeld ausgegeben, um organische Fasern da drin zu haben und kein Asbest. Genau, und heute ist Asbest das Billige, weil sozusagen eigentlich zumindest in den Industrieländern gar kein Markt mehr existiert dafür. Ja, weil das eigentlich ja in den, ich sag mal, ja, Industrieländern, in den mit entwickelten Arbeitsschutzgesetzen, um es mal das als Kriterium zu nehmen, da ist es halt verpönt. Naja, gut, das ist die Entwicklung halt. Wie ist das mit den Alternativen wie diesen Baumwollfasern? Die sind von der materialtechnischen Qualität, sind die vergleichbar? Da muss ich jetzt so ein bisschen passen. Also mir fällt auf, wenn ich alten Asbestzement kriege, er ist oft noch besser in Schuss als der mit den organischen Fasern. Ob das Baumwollfasern sind, weiß ich nicht. Also ich sage mal Zellulosefasern, organische Fasern. Also auf jeden Fall, ich kriege ja nur dieses Elementspektrum, das ist ein reines Kohlenstoff, irgendeine Kohlenstofffaser, wo die jetzt herkommt, keine Ahnung. Ich habe mir das Gefühl, das fängt, wenn es verwittert, so ein bisschen platzt es so ein bisschen plattig auseinander, weil irgendwie die Fasern wohl nachgeben oder spröde werden. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Also ich habe mir das Gefühl, die fallen so ein bisschen schiefrig auseinander, wenn die alt werden. Okay. Die scheinen irgendwie ganz charakteristisch zu verwittern. Mhm. Aber auch auch natürlich die Asbestzemente werden irgendwann alt und können dann natürlich entsprechend auch spröde und mürbe werden. Aber es ist letzten Endes wahrscheinlich schon ein Vorteil von diesen Asbestwerkstoffen, dass sie halt eine hohe Beständigkeit haben. Ne? Das ist ja, die haben also die Werkstoffeigenschaften von Asbest sind eigentlich untadelig, um es mal so auszudrücken. Das ist eben halt, dass sie krank machen. Ne? Das ist halt, hat die Sache irgendwie dann, hat der Sache einen unangenehmen Beigeschmack gegeben. Genau. Ja. Ich bin irgendwie gerade schon ziemlich am Ende mit meinem Zettel. Mir fiel noch eine Sache ein, so wenn ihr selbst mit dem Asbest hantiert, ihr wisst wahrscheinlich, was euch da passieren kann und schützt euch ordentlich. Ja, wir sind natürlich wirklich bemüht, uns da nicht jetzt selber noch irgendwie ein Eigentor zu liefern. Das lässt sich natürlich nicht immer, also ganz strenge Arbeitsschutzmaßnahmen lassen sich nicht immer so durchziehen. Ist ja auch einfach irgendwann die Probenmenge und man weiß ja auch ungefähr, was man da vor sich hat. Also wenn ich jetzt natürlich eine Fluorflexplatte habe mit ein bisschen Asbest drin, da gehe ich natürlich nicht jetzt vielleicht unter einen Abzug und weil das ist festgebunden in diesem PVC drin. Wird mir vor allen Dingen auch bei der Probengröße jetzt nicht gleich wirklich was um die Ohren fliegen. Aber wenn man jetzt irgendwie so diese erlesenderen Sachen hat wie Promabest oder diese ganzen leicht gebundenen schönen Sachen wie dieses Kaschenvinyl oder irgendwelche Asbestpappen, dann wird man natürlich entsprechend doch den Abzug bemühen und sagen, komm, also das muss ja nicht sein, weil das Zeug wird man ja nie wieder wegkriegen da. Also letzten Endes guckst du so auch so ein bisschen danach, wie leicht ist es gebunden, also auf wie fest ist das Material an sich sozusagen und das ist schon ein guter Anhaltspunkt. Ich meine, auch die großen, auch Asbestzemente wird natürlich jetzt nicht irgendwie, man muss sich das jetzt nicht vorstellen, dass man so eine riesen Platte in der Hand hat und da irgendwie wild drauf rumdengelt, sondern ich sag mal, die Probengröße, die wir haben oder die wir brauchen, ist daumennagelgroß. So, und dann sind die ja meistens in der Tüte drin und in dieser Tüte knipse ich ein winziges kleines Stück ab und klebe das wirklich. Unsere Probenträger haben einen Quadratzentimeter an Fläche. Und davon wird ja nicht der volle Quadratzentimeter gebraucht. Da wird ein Bruchteil von gebraucht. Also das ist wirklich ein winziges Stück, was man mit Pinzette dann rausnimmt aus der Tüte und da drauf klebt. Also das, da wird nicht viel von freigesetzt. Mhm. Wie weißt du, was mit dem Asbest, was man dann irgendwo ausbaut, passiert? Also wo das landet? Weil das sind ja wahrscheinlich große Mengen, wenn es auch in großen Mengen verbaut wurde. Das meiste wird deponiert. Das kommt in sogenannte Big Bags, also im Prinzip in riesige Plastiktüten und wird dann auf einer Deponie irgendwo vergraben. Es gab verschiedene andere Ideen. Man kann Asbest natürlich thermisch behandeln. Kann es tempern, irgendwie ab bei den Amphibolen geht das schon ein bisschen früher los. Beim Chrysotil geht das also bis locker an die 1000 Grad, halten die durch, dann verwandeln die sich in andere Minerale, die dann in der Hoffnung, dass die dann weniger schädlich wären. Das Problem bei diesen Sachen ist natürlich, man muss sicherstellen, dass dieser Vorgang natürlich auch vollständig abläuft und nicht dann noch irgendwelche Fasern rumhängen, die dann wieder freigesetzt werden. Und das kann man nicht immer und deswegen ist dieses Prinzip, glaube ich, nicht mehr so ganz geläufig. Also das Simpelste ist tatsächlich eintüten, vergraben. Es kommt ja auch aus der Erde. Es kommt aus der Erde und im Prinzip ist es halt nur giftig, wenn, oder gefährlich, nicht giftig, ist ja eigentlich der richtige Ausdruck, aber es ist eben halt gefährlich, gesundheitsgefährlich, wenn man es einatmet und wenn das irgendwie in der Deponie tief unter irgendwelcher Erde ist. Das ist ja so ähnlich diese Problematik mit dieser Fulgurithalde da in Hannover. Gut, das war ja eine wilde Halde, da haben die das Zeug ja irgendwie diesen Schlemme abgekippt und die sollte jetzt saniert werden und jetzt geht ja so ein bisschen der Streit darum, kann man das Zeug einfach so wild durch die Gegend transportieren zu einer Deponie, ja oder nein? Und das Problem für mich, so wie ich das sehe, tritt ja eigentlich erst auf, indem man, wo man es rausbaggert, noch ist es bergfeucht irgendwo unter einer, wenn auch mehr oder weniger wild gewachsenen Grasnarbe. Aber sobald man es eben freilegt, kann es trocken werden. Und wenn es trocken wird, dann kann es natürlich auch verwehen. Na, das ist der Punkt, der dann auch die Sache schwierig macht. Ja. Fällt dir noch irgendein Aspekt ein? Ja, das ist die etwas unfreiwillige Verwendung von Asbest. Die gibt es nämlich auch noch. Und zwar, das ist ein Punkt, den viele immer ganz gern so ein bisschen übersehen. Asbest ist ja nicht nur freiwillig irgendwie überall eingebaut worden, weil es so tolle Materialeigenschaften hat. Asbest ist ja auch, oder diese Asbestminerale sind da natürlich vorkommend und kommen eben auch in natürlichen Gesteinen vor. Und man hat irgendwann festgestellt, dass im Straßenasphalt hat man auch sehr gerne basische Gesteine verbaut. So gerade so, wo die eben greifbar sind. So ganz berühmt-berüchtigt der Harzburger Gabbro. Und da ist man dann irgendwann auch zu dem Punkt gekommen, hat festgestellt, das ist vielleicht nicht so gut, wenn man das Zeug dann wieder recyceln will, dann muss es ja gefräst werden oder kann ja auch freisetzen. Und da ist man mittlerweile auch auf dem Punkt, dass das vorher mal einer nachgucken sollte, ob entsprechende Minerale dann da auch drin sind. Auch das ist bei uns ein ganz großes Geschäft mittlerweile geworden. Also das hatte sich erst so ein bisschen wohl schleppend entwickelt, aber mittlerweile, weil man irgendwann drauf gekommen ist, dass das auch für die Arbeiter nicht so ganz vom Feinsten ist, wenn die da fräsen irgendwo im Asphalt und da eben halt Gesteine drin sind, die natürlich Asbest enthalten, als Zuschlagstoff drin sind. Also da geht es nicht um den Bau von Straßen, sondern ums Recycling. Wieder Recycling, genau. Mhm. Also wenn jetzt eine Straße sozusagen wieder aufgerissen wird und der Asphalt halt recycelt werden soll und das weggefräst werden soll, dann sind in diesen Straßenasphalten ja Zuschlagstoffe. Und diese Zuschlagstoffe können eben natürliche Asbeste enthalten. Die hat man nicht. Man hat früher auch manchmal freiwillig welche zugesetzt, um etwas zugfester oder grifffester zu machen. Aber in diesem Fall eben völlig unfreiwillig. Die kommen halt in diesen Zuschlagstoffen vor. Eben gesagt, der Harzburger Gabbro ist so ein Beispiel. Da kommen dann so diese eben auch Amphibolasbeste, eben Tremolit, Actinolit und sowas alles vor, die dann entsprechend auch eben zu Gesundheitsgefährdung führen können. Das klingt also irgendwie alles nach einem Thema, was uns noch eine Weile beschäftigen wird wahrscheinlich, oder? Also ich denke, das wird uns auf jeden Fall noch ein paar Jährchen, also mir hoffentlich mein Brot noch sichern und anderen Leuten sicherlich auch. Und ich denke, das wird uns noch ein Weilchen beschäftigen. Und man merkt auch, dass die Leute sehr bewegt. Also wenn eben auch Privatleute rufen uns viel an und schicken uns auch viele Proben, weil die sich dann natürlich auch Sorgen machen. Ne? Und das ist eben so eine Gefahr, die man nicht sehen kann, die man schwer einschätzen kann. Und wo man natürlich dann auch lieber auf Nummer sicher geht und sagt, komm, bevor ich jetzt hier irgendwie schlecht schlafe und mir Gedanken mache, was könnte sein und ob ich mich da womöglich... Nein, das ist dann natürlich auch durchaus nicht unvernünftig. Denn man hat ja auch in Privathäusern viel Asbestprodukte verbaut. Also eben, wie gesagt, Fußböden, Trennwände zwischen Terrassen. Also bei meiner Mutter steht noch so eine richtig schöne, so ein altes, schönes 50er-Jahre-Reihenhaus. Die beiden Trennwände an den Terrassen sind muntere Asbest-Weltzementplatten. Also die stehen da auch noch, haben wir auch gesagt, um Gottes Willen nicht anpassen, nicht anfassen, nicht schleifen, immer schön unter Farbe halten die Dinger und na, solange sie nicht umfallen, nichts sagen. Und der Blitz nicht einschlägt oder so, ja. Klar, wenn die dann irgendwann mal weg müssen, dann werden wir entsprechende Maßnahmen dann auch natürlich ergreifen müssen. Aber solange sie eben, es ist halt, solange die nicht verwittert sind, setzen die eben auch nicht frei. Und solange man nicht dran rumschraubt und rumsägt oder rumfräst oder bohrt oder sonst was macht, was soll da passieren? Das ist festgebunden, da bewegt sich nicht viel. Also bei Asbest im Haus würde ich sagen, kann man mitnehmen, sollte man wissen, dass es da ist. Das kann wahrscheinlich nicht schaden. Man sollte zumindest immer mal ein Auge drauf haben, zum Beispiel, wenn man eben sich nicht sicher ist. Es gibt so eben diese Floorflex-Platten, diese Cushion-Vinyl-Fußböden sind, also gerade diese Cushion-Vinyl, finde ich, der ist brandgefährlich, weil das eben ungebundener Asbestpappe unten drunter ist. Wobei es auch Produkte gibt, die ähnlich sind, aber kein Cushion-Vinyl sind. Also es gibt da welche mit Glasfasern drunter, es gibt welche mit organischen Fasern drunter. Und sowas alles. Aber sie sind schon mit Vorsicht zu genießen. Es gibt diese normalen Floorflex-Platten, wo auch im PVC-Asbest drin sein kann. Die sind aber nicht so ganz so kritisch zu sehen, zumindest in meinen Augen nicht. Vielleicht wird mir jetzt irgendein Sachverständiger das um die Ohren hauen. Aber die halte ich für deutlich fester gebunden, weil da ist es wirklich in dieser PVC-Matrix drin. Die müsste man wirklich bearbeiten, um freizusetzen. Und da denke ich, normaler Hausgebrauch, also sprich drauf rumlaufen und vielleicht mal schwabber drüber, da wird nicht viel passieren. Aber wenn man die natürlich ausbaut, muss man wissen, es kann drinnen sein. Und vor allen Dingen sich auch mal die Unterfläche angucken. Schwarzer, bituminöser Kleber ist immer verdächtig. Da ist auch gerne Asbest drin reingepackt worden, warum auch immer. Und das habe ich also schon sehr häufig beobachten können, dass da was drin ist. Was mache ich da jetzt, wenn ich jetzt Heimwerker bin und bei mir zu Hause gerne mal irgendwas verändere im Haus? Also würdest du da sagen, soll man euch lieber im Zweifel was vorbeischicken, wenn das so alles vom Baudatum hinkommt und so? Im Zweifel würde ich sagen, lieber einmal die Analysekosten. Das ist nicht so die Welt. Also das ist also deutlich so, ich sag mal, was weiß ich, als Vergleich hätte ich jetzt beinahe gesagt, einmal volltanken oder sowas. Wobei Volltanken schon fast teurer ist. Das wird auch teurer, ja. Das wird auch noch teurer, ja klar. Aber so vom preislichen Bereich, ich weiß nicht, unsere Konkurrenten, da verschiebt sich immer mal so ein bisschen. Aber wir geben uns da, glaube ich, alle nicht so viel. Ich will ja jetzt gar keinen Preis nennen, aber man ist also deutlich unter 100-Euro-Bereich. Mhm. Und man kann dann wenigstens auf Nummer sicher gehen und weiß dann, was man da vor sich hat. Und eben gerade, wenn man eben den Verdacht hat, na, könnte sein, könnte vom Alter herkommen, bei den Bodenbelägen, also gerade wenn die so ein bisschen spröde brechen, dann sollte man mal ein Auge drauf haben. Ja. Okay. Sind wir durch, ne? Ja, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt und kriege das nicht um die Ohren geschlagen. Das werden wir sehen. Das wird sich zeigen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu viel Blödsinn gequatscht, aber... Ich kann immer sagen, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen und nach meinem momentanen Stand des Wissens geantwortet. Der kann natürlich auch jederzeit Änderungen erfahren. Genau, und für all diese Fälle von Verbesserungsideen und Kritik ist auch so ein Podcast natürlich das ideale Format, weil das kann man alles wunderbar in die Kommentare packen. Ja, wie gesagt, ich lerne ja auch immer gerne noch dazu. Also, es ist ja durchaus so, dass man sich auch mit dem Hintergrund gerne immer ein bisschen weiter beschäftigt. Man will ja auch wissen, was man da vor sich hat. Also das da jetzt, wie man damit umzugehen hat oder ob man noch auf irgendwas zu achten hat. Also das sind so Dinge, die wo ich manchmal selber so ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Wenn man dann in Werkstoffen auch mal was findet plötzlich, wo eigentlich nach allen Regeln der Kunst nichts drin zu suchen hat und solche Geschichten. Also ich habe das auch schon im Gips gefunden oder in irgendwelchen Dachpappen, Teerpappen drin, wo man sich wirklich fragt, was kommt das da jetzt wieder rein? Und warum ist es da und wieso ist es wirklich flächendeckend drin? Das weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Dazu kriege ich zu kleine Proben. Also es ist eine lange Geschichte und man lernt immer noch dazu. Genau. Ich danke dir erstmal, Gunnar, für deine Zeit und ich bin gespannt auf die Kommentare. Als Blogger bist du ja auch es gewohnt, dass ab und zu mal ein kritischer Kommentar kommt. Also ja, das nehmen wir gerne alles gesagt, auf. Ich eigentlich auch immer ganz, ganz angetan von den kritischen Kommentaren. Gut, kommt natürlich mal oft drauf an, wie sie kritisieren, aber genau. Meistens ist man ja vielleicht erst angekekst, aber hinterher sagt man, Gnumpf, er hat ja doch recht. Genau, alles klar. Dann sage ich tschüss. Ja. Vielen Dank nochmal. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Sag tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.